ja, mich auch mal bedanken für die Einladung. Also mein Vortrag trägt den Titel Die Sehnsucht nach dem Ganzen als Streben zum Tod. Mit dem Schlachtruf, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Das sind also islamistische Selbstmordattentäter in Barcelona, Menschen in den Tod. Ja, ihre Botschaft war dabei unmissverständlich, nämlich die, dass die westliche Zion, als Westlisatz stehen, von Anbeginn verderbt sei und was Eigentliches ersetzt werden müsse, nämlich durch die Rechenschaft des politischen Islam. Mir stellt sich als Frage, warum diese hier propagierte Liebe zum Tod kommt her. Wie findet der Tod Eingang? Eine derartige Idee, der politische Islam propagiert permanenten Reinigungskrieg, erhebt die Krise Dauerprinzip, agiert dabei eliminatorisch, sofern die Massenmord an Juden wiederholen möchte und Israel dabei als schlechthin identifiziert. Das Ganze stellt sich dar, Ideologie des Todes. Ja, vor dem Hintergrund eine Frage, warum der Tod im Zentrum bestimmter Denkweise. Zunächst möchte ich konstatieren, dass einer derart Todespraxis gewisse Todestheorie pondiert. Dazu eingangs Zitat von Michel Foucault aus der Subversion des Wissens. Und zwar schreibt er, in dem Augenblick, in dem ich darüber klar geworden ist, dass alle menschliche Existenz, vielleicht sogar seine Biologie in Strukturen eingebettet ist, hört der Mensch sozusagen auf, das Subjekt seiner selbst zu sein, zugleich Subjekt und Objekt zu sein. Man entdeckt, dass das, was den Menschen möglich macht, ein Ensemble von Strukturen ist. Somit ist Zweideutigkeit Mensch als Subjekt und Objekt jetzt kein fruchtbares Forschungsthema. Ja, wenn ich das als eine Todestheorie charakterisiere, ist vielleicht zum Eingang eine recht steile These. Das Thema Tod taucht da hier überhaupt nicht auf, wohl aber, dass der Struktur, in das der Mensch eingebettet ist und dass er eben nicht Subjekt und Objekt sich nicht im Widerspruch mit selbst befindet. Also es geht darum, die Menschen vor, also auf einem kenntnistheoretischen Standpunkt vor Subjekt und Objekt stimmen. Und das möchte folgenden diese Vorgehensweise genau als eine Ideologie des charakterisieren. Dazu greife ich an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, als in der philosophischen Kulturkritik die Sehnsucht nach dem Konkreten aufkam, als ein grundlegendes Motiv spätbürgerlicher Kulturkritik, wie sie etwa von Stefan Breuer in der Krise der Revolutionstheorie ziert und dargelegt. Folgen wir deshalb ein Stück weit seiner Zierung. Im Übergang zur spätkapitalistischen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts gab es eben dann auch eine Krise der bürgerlichen Vieh. Friedrich Nietzsche skizziert das folgendermaßen, nichts steht auf festen Füßen, es ist alles glatt auf unserer Bahn und dabei ist Eis, das uns noch trägt, so dünn geworden. Wir fühlen alle den warmen, unheimlichen Atem des Tauwindes. Wo wir noch gehen, da wird bald niemand mehr gehen können. Die europäische Kultur befände sich in einer Tortur der Spannung und rast wie auf eine Katastrophe los. Das also als Charakterisierung der kulturphilosophische Stimmung, die damals stand. In Reaktion darauf konstituiert sich eine philosophische Gegenmoderne, deren panischer Schrecken aufgrund dieser Krise des spätbürgerlichen Subjekts sich etwa ausdrückt in der Rede von der Krise der Lebenswelt oder der Herrschaft kalten und berechnenden Geistes, der Entzauberung der Welt, Max Weber, oder der Vermassung, den Heidegger, oder der Sklavenmoral, Nietzsche. Und diese Krise der modernen Welt, die dort skizziert wird, in diesem Spektrum, die zeigt sich darin, dass der Erlebcharakter unserer Eindrücke immer mehr zurücktritt und dass der Mensch selbst ausschaltet. Zitat Wilhelm Dilthey. Probleme, die der Verdinglichung, wie sie bereits bei Marx aufgeworfen werden, also in den Stellen, die damals kaum in der Diskussion waren, diese Probleme werden nun von dieser wertkonservativen Kulturkritik antimaterialisch aufgegriffen. Im Unterschied zum Marxismus, selbstverständlich Marx, aber Marxismus deckte diese Kulturkritik Probleme der Verdinglichung auf, macht die Wesensgleichheit des offiziellen Marxismus zur positiven Wissenschaft zum Gegenstand scharfer Attacken und attackiert den marxistischen Produktivkraftfetischismus, was zum Teil oder im großen Teil nicht ohne Ressentiment gegen untere Schichten der Gesellschaft, also gegen Proletariat ablief, aber dabei durchaus auch eine ganze Menge Wiss- und lesenswerte Tage fördert. So konstatiert Weber, wohlgemerkt kein Linkskommunist, auch kein Anarchist, sondern Nationalliberaler, also nach Max Weber, drillt die Sozialdemokratie den geistlichen Parademarsch in den Massen und führt bei ihnen eine Schutzpockenimpfung für die Interessen der Gesellschaft durch. Durch die Arbeiterbewegung, so weiter Max Weber, würden noch die letzten Reste an individueller Autonomie eliminiert. Zitat, was würde die Verstaatlichung der Produktionsmittel praktisch bedeuten? Etwa ein Zerbrechen des stählernen Gehäuses? Nein, vielmehr, dass nun auch die Leitung der Betriebe bürokratisch würde. dieser Kulturkritik stellten sich zwei mögliche Wege. Entweder mit Max Weber irgendwelche Reste einer in irgendeinem Sinn individualistischen Bewegungsfreiheit zu retten, auf der einen Seite, oder eben auf der anderen Seite das Sprengen des Weberschen stählernen Gehäuses in einer radikalen Kehrtwende. Diesen letzteren Weg beschritten dann die Lebensphilosophie, verkörpert in allererster Linie durch Wilhelm Dilthey, zweitens die Phänomenologie, verkörpert durch Husserl, und drittens die Existenzialontologie Heidegger. Auf dieser Seite, also drei auch wiederum recht gegensätzlichen Strebungen, wurde emphatisch die Wendung zu den Sachen selbst verkündet. Es galt nach Edmund Husserl das noch vor allem theoretischen Denken selbstgegebene, mit Max Scheler das Konkrete schlechthin zu fassen zu kommen. Zwar wurde die Gewalt der Identitätslogik, die Unterwerfung und Verstümmelung des Sonderen von diesen Strömungen herausgearbeitet, aber dabei wiederum wurden die Kategorien des Objektiven und die besondere Erfahrung zu einem einheitlichen Block zusammengeschmiedet. Jetzt wird nicht mehr lediglich das Besondere vom Allgemeinen unterworfen, sondern beide werden unauflöslich verschmolzen. Das Konkrete, dessen man habhaft werden will, erweist gerade als Inbegriff des Abstrakten. Umstritten war dabei allerdings der Weg, auf dem man zu diesem Konkreten gelangen wollte. So, dazu als erstes Wilhelm Dilthey. Der fordert eine Neubegründung einer sogenannten Geisteswissenschaft, die nach seiner Auffassung das Leben an sich zu fassen bekommen will. Und zwar, indem Subjekt und Objekt in einem angeblich ursprünglichen Erlebnis vermittelt werden sollen. Husserl ging dann quasi einen Schritt weiter, erhielt die von ihm sogenannte Krisis der europäischen Wissenschaften für zu gravierend, als dass sich ihr durch eine neue Sonderdisziplin Abhilfe schaffen lassen würde, und wollte stattdessen mit einer lebensweltlichen Tiefendimension den Weg dazu antreten, das Subjekt wiederzugewinnen. Er behauptet, die Struktur der menschlichen Umwelt sei, Zitat, wesensmäßig dieselbe, heute und immer. Und er strebte deshalb danach, in einer sogenannten reinen Wesenslehre ein, wie er schreibt, gewaltiges System neuartiger und höchst erstaunlicher a priorischer Wesenheiten ans Licht bringen. Er fordert in seiner reinen Phänomenologie die Sprengung des kartesischen Gehäuses, also das Verhältnis von Subjekt und Objekt, durch eine Umkehrung der Blickrichtung, in dem nur noch das Phänomen als Wirklichkeit dargestellt wird. Das Phänomen, also das Erscheinende. Für Platon war das noch so, dass in der Erscheinung eben nur der Schein der Wahrheit liegt, das Wahre hingegen die ewige und unveränderliche Idee sei. Bei Kant sieht es dann so aus, dass das Phänomen Gegenstand der Erfahrung ist und über das Verhältnis zum Ding an sich überhaupt nichts ausgesagt wird. Die Phänomenologie nun ist bestrebt, die Frage nach der Existenz dieses Dings an sich, wie Husserl schreibt, einzuklammern. Und alles, was einem Bewusstsein gegeben sein kann, wird dann in dieser Perspektive zu einem Phänomen. Das ist also der Weg, also das Konkrete versucht zu fassen, in dem der Blickpunkt auf ein Ganzes aufgemacht wird. Also eben dort eine Ontologie zu betreiben als einheitliche Philosophie und Wissenschaft. Also er will die Philosophie einer tatsächlich weltleitenden Ontologie begründen und damit den Gegensatz zwischen Subjektivismus und Objektivismus durch einen radikalen Subjektivismus finden. Also in dem nur noch, also als das Betrachtende, nur noch die Erscheinung, diesem Bewusstsein erspiegelnde Erscheinung gilt. Husserl hält, wie bereits gesagt, und zwar in Kritik an der damaligen neukantischen Philosophie, an der Möglichkeit eben einer ontologischen Wissenschaft fest und wie sie dabei auf phänomenologischer Grundlage durch seine Wesensschau begründen. Und dabei unterscheidet er einerseits zwischen einer formalen Ontologie, die also allgemein mögliche Züge an jedem Seienden beschreibt, und auf der anderen Seite eine materiale Ontologie, die gesamte Welt aller Art von Seienden beschreiben möchte. Dabei erfolgt bei Husserl eine rigorose Verdoppelung der Welt, und zwar, wie er das nennt, das erkläre ich gleich jetzt im Anschluss, in Noesis und Noema. Das Merkmal der menschlichen Erlebnisse besteht bei Husserl darin, dass sie immer auf Gegenstände gerichtet ist, immer intentional nennt er das. Und in dieser intentionalen Gerichtetheit auf Gegenstände wird diesen Gegenständen dann Sinn gegeben. Und dieser sinngebende Bewusstseinsakt ist dann bei Husserl eben die Noesis. Und davon ist zu unterscheiden der Sinngehalt des Gegenstandes als Noema. Noesis ist also der reelle Bestandteil Bewusstseinsstroms, also alles, was Menschen, Phänomenen in sich so abbilden. Und die Noema, dieser Sinngehalt, ist dann vom möglicherweise oder auch nicht existierenden Gegenstand grundsätzlich. Das Bewusstsein ist also bei Edmund Husserl grundsätzlich durch Intentionalität ausgezeichnet. Und die Aufgabe der Philosophie besteht darin, zu zeigen, wie unterschiedlichste Gegenstände mit diversen Arten von Bewusstseinszuständen korrespondiert. Und alle diese Erfahrungen von Gegenständen beruhen bei Husserl auf einem transzendentalen Ich, das er also gerade nicht verabschieden will, also kein Bruch mit dem Subjekt, sondern gerade also ein Objekt, das transzendentale Ich gerade. Und dieses, er will eben erklären, wie dies zu a priorischen Erfahrungen kommt. Bei Husserl wird also der Bruch zwischen Subjekt und Objekt dadurch gekittet, dass das Subjekt nur noch sich selbst hat, also genau das, was man dem bekämpften Idealismus vorwirft. Darin offenbart sich, dass das, worauf man da zugreifen will, nämlich eine angeblich unverstellte Lebenswelt, dass genau das nicht mehr existiert. Und das zeigt sich darin, dass jeglich Seiende letztlich also auf ein absolutes Ich zurückgeführt wird. Es darf dann in dieser philosophischen Konzeption keine Spannung mehr geben zwischen Begriff auf der einen Seite und einer Sache auf der anderen Seite, weil die gesamte Wirklichkeit aufgeht in den Phänomenen und über das diesen Phänomenen zugrunde liegt, gerade nicht mehr ausgehen soll. Husserl will dabei, wie er selbst formuliert, ausdrücklich, also wenn er seine Ontologie formuliert, ausdrücklich ohne, Zitat jetzt aus seinem Encyclopaedia Britannica Artikel, ausdrücklich ohne Dialektik und schwächliche Argumentation vorgehen. Ja, die Perfidie der Geschichte besteht nun darin, dass gerade er, also Husserl, der Lehrer von Heidegger war, später eben gerade als angeblich schwächlicher und dekadenter jüdischer Philosoph aus seiner Uni und aus der philosophischen Gesellschaft rausgeschmissen wurde. Diese Suche nach dem Konkreten, der man, also nach diesem Konkreten, dessen man habhaft werden möchte, liegt eine innere Dialektik zugrunde, die darin besteht, dass die Gewalt der Form, gegen die rebelliert wird, also die Gewalt des Identitätsprinzips, die in dieser philosophischen Reflexion und im Griff auf das Konkrete noch einmal verstärkt wird. Nach Adorno in der negativen Dialektik besteht das ontologische Bedürfnis darin, also nach Halt zu suchen innerhalb einer Gesellschaft, also der spätkapitalistischen, die den Einzelnen jegliche Sicherheit nimmt und ihn damit zu einem panisch Gejagten und Verfolgten macht. Dies entspricht der Dynamik gesellschaftlicher Vermittlung durch den Wert und ist in seiner Entfaltung verstrickt. Der Wert muss sich also vermitteln, er muss erscheinen, er erscheint als Tauschwert und diese Vermittlung ist gerade das Problem des Ausgeschaltetwerdens. Je stärker sich diese Dynamik zuspitzte, je heftiger also die gesellschaftlichen Institutionen auf den Einzelnen zugreifen, umso unsicherer werde er, umso mehr nach Halt rufe er, denn die Institutionen dieser Gesellschaft, die ontologisch bekräftigt werden, erzeugen gerade diese beklagte Unsicherheit. Die Suche nach Halt, nach ontologischem Halt, gehört also zur kapitalistischen Gesellschaft wie die Henne zum Ei. Das grundsätzliche Problem dieser Ontologie besteht darin, dass in ihr eine Rebellion gegen die Form erfolgt, die einem den Halt nimmt, nämlich gegen das Identitätsprinzip. Und diese soll durch etwas ersetzt werden, was den gesunden Halt geben soll, womit aber genau wieder das Identitätsprinzip installiert wird. Dem Identifizieren wird so die absolute Identifikation, die absolute Identität, im Fall jetzt dem mir besprochenen Husserl, eben absolute Identität von Subjekt und Objekt in der reinen Wesenlehre. In besonderem und noch zugespitzterem Ausmaß tritt dies auf den meines Erachtens radikalsten Versuch eines Durchbrechens des Subjekt-Objekt-Gehäuses zu, nämlich auf Martin Heidegger. Heidegger nun unterstellte gleich der gesamten Metaphysik, quasi von Platon bis Husserl, nichts als die unerbittliche Herrschaft über das Konkrete gewesen zu sein, an deren Ende die Welt, wie Heidegger schreibt, heillos wird. Und als einzigen Ausweg aus diesem Verlauf Verfalls, wie er es nennt, als einzigen Ausweg aus diesem Verlauf des Verfalls empfiehlt er, die Nennkraft der Sprache der seinsverbundenen Epoche der Menschheit zurückzuerobern. Nur so könne eine Rückkehr zum, Zitat, wahrhaften Wesen der Dinge erreicht werden. Heidegger kritisiert dabei Husserls mangelnde Radikalität, seine Suche nach dem Fundament aller Erfahrung, also was darin bestünde, dass jede Gegenstandserfahrung eben gerichtet ist, intentional, die sei eben nicht grundlegend genug, sei gar nicht Grundlage der Phänomene, diese Intentionalität. Basal sei vielmehr, dass es überhaupt ein erfahrendes und auslegendes Seiendes gibt, das Dasein nämlich, Heideggers verklausulierter Begriff für eben das Subjekt, das eben kein Subjekt mehr sein darf, weil die Vermittlung sein soll. Also dass es überhaupt ein erfahrendes und auslegendes Seiendes gibt, das sich dann wiederum durch einen interessierten Umgang mit dem Seienden auszeichnet. aber auch Martin Heidegger, und da gerät er an dasselbe Problem, in das auch schon Husserl geraten ist, hält am Ende, wenn er sein Dasein charakterisiert, nichts in der Hand als das Objekt selbst, das sich dann eben zum Eigentlichen und zum Ursprung ausstaffiert und sich damit nicht mehr als ein solches erkennt. Das Subjekt, das kein Subjekt mehr sein soll, gerät bei ihm zur absoluten Totalität. Im Zentrum des philosophischen Interesses steht bei Martin Heidegger in seinem frühen Hauptwerk Sein und Zeit die sogenannte ontologische Differenz. Das ist also der Unterschied zwischen dem Seienden und dem Sein. Und er behauptet, dass es dieses Sein auf eine völlig andere Art gäbe als Seiende. Und in diesem Zusammenhang steht also sein Vorwurf an die gesamte philosophische Tradition, dass sie immer nur das Seiende betrachtet hätte und niemals also zum tatsächlichen Ursprung, zu dem, was quasi vor Subjekt und Objekt liegt, also diesem Sein vorgedrungen sei. Stefan Breuer in seiner Krise der Revolutionstheorie konstatiert nun, dass diese heideggerische Differenz zwischen dem Sein und dem Seienden sich letztlich als ein Trugbild erweist und dass alles Seiende von Heidegger auf die reine Identität mit sich selbst reduziert wird und das Sein, dieses angeblich Allerkonkreteste, dessen er habhaft werden will, ist letztendlich nichts als eine Abstraktion per se. Die Suche nach dem Konkreten gerät also hier zur Abschaffung dessen, was eine kritische Vermittlung noch bewerkstelligen könnte. Aber Heidegger war bei seiner Suche nach dem Konkreten doch konsequenter als andere Suchende nach dem Konkreten, also konsequenter als etwa Dilthey und konsequenter als Husserl. Wenn nämlich, so seine Überlegung, das Seiende absolut identisch gemacht werden muss, um es noch greifen zu können, kam er eben zur Schlussfolgerung, dass das Verschwinden, der Tod, das eigentliche Wesen Stehenden sei. Daher seine Formulierung, der Tod ist die eigenste Möglichkeit des Daseins. Damit wird letztlich die Unterwerfung unter das Schicksal, was bei Nietzsche, so als philosophisches Vorbild von Heidegger, nur ironisch anklingt, wird dann also hier zur tragisch-heroischen Realität. Also die Unterwerfung unter das Schicksal, die freudige Bejahung, wird zur logischen Konsequenz eines derartigen Denkens. Und die Gewalt der Verdinglichung wird durch diese Rebellion eben gerade nicht gebrochen, sondern im Gegenteil auf die absolute Spitze getrieben. Dabei setzt sich Heideggers Todesontologie explizit von philosophischen wie wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Fragen über das Verhältnis von Leben und Tod explizit ab. So formuliert Heidegger in Sein und Zeit, diesem zentralen Kapitel über das Sein zum Tode, Zitat, die existenziale Interpretation des Todes liegt vor aller Biologie und Ontologie des Lebens. Sie fundiert aber auch erst alle biografisch-historische und ethnologisch-psychologische Untersuchungen des Todes. Alle Untersuchungen über das Wesen des Lebens hätten deshalb laut Heidegger einem Diktum des Begriffs Todes stehen. So formuliert er an einer anderen Stelle innerhalb des Kapitels, den Fragen einer Biologie, Psychologie, Theodizee und Theologie des Todes, wie auch jeder Metaphysik Todes, ist die fundamental-ontologische Betrachtung Todes, die er formuliert, methodisch vorgeordnet. Es sollen also alle tatsächlichen philosophischen, theologischen und naturwissenschaftlichen Studien sich aus der fundamental-ontologischen Betrachtung des Todes ergeben. Nicht außer dem Tod soll noch zählen, aber, und das ist wichtig, dabei handelt es sich eben um den reinen Tod. Es geht nicht etwa um die biologische Sterblichkeit einzelner Menschen. Es geht auch nicht um die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Es geht nicht um die Trauer und das Abschiednehmen der Angehörigen. Es geht nicht um das oft mit dem Tod verbundene körperliche Leiden. Es geht nicht um die Wut auf ein ungelebtes Leben, die einen erfassen kann, angesichts dessen, also dass man nun stirbt, erkennt, also vielleicht nicht gelebt zu haben. Um all das soll es nicht gehen. All das wird in husserlscher Terminologie eingeklammert, um eben zu diesem reinen Begriff, reinen fundamental-ontologischen Begriff des Todes zu gelangen, der, wie Sartre das in seiner Kritik an Heidegger schreibt, dem Dasein das Siegel der Echtheit aufdrückt. Also am Ende eines Daseins kommt dann der Tod und macht es ganz rund. Also sorgt dafür, dass Dasein überhaupt erst ein Ganz gewesen ist. Also ja, wendet sich damit, so klingt das gegen jegliche Art von Metaphysik der Heidegger, also ist ein radikal antimetaphysisches Denken, also alle Fragen nach Transzendenz werden eliminiert und dabei aber eben eine absolute Metaphysik des Todes gründet, quasi eine Ideologie ohne Ideologie oder eine wahrhaft ideologiefreie Ideologie. Adorno kritisiert diese Vorgehensweise von Heidegger als klassische und typische Form deutscher Krisenbewältigung. Eigentlichkeit ist der Tod, das Einverständnis mit dem Seienden lebt von der Komplizität mit dem Tod, schreibt er dazu im Jargon der Eigentlichkeit. Genau dieser Schrift und halt der eng mit ihr verbundenen negativen Dialektik läuft die gesamte Argumentation genau darauf hinaus. Heidegger wird attestiert, dass er den Menschen immer schon als Opfer denkt, beziehungsweise eben da das Dasein im Prinzip per se dem Tode entgegenstrebt, letztlich sogar als Geopfertes. So abstrahiert Heidegger, wie ich das dargelegt habe, komplett, also von allem, was am einzelnen Menschen biologisch sterblich ist. Also wenn er über den Tod schreibt, spricht, geht es eigentlich gar nicht um den Tod und um das Sterben, sondern es geht eben nur um diese fundamental-ontologische Struktur des Daseins, die per se zum Tode ist. Er abstrahiert also komplett vom Leib, von der inneren Natur. Er abstrahiert vom Menschen auch als Tier. Er rekurriert niemals auf den Körper, niemals auf das Schlecht, niemals auf das menschliche Triebleben, niemals auf die Tatsache, dass es neben den Menschen auch noch Tiere gibt, sogar noch solche, die ihm eng verwandt sind. Man könnte, wie Gerhard Scheid das in Suicide Attack macht, sagen, das Christentum hat zwar den Leib verflucht, schlagen und verachtet, aber unterschlagen, dass sowas letztlich eigentlich gar nicht existiert, das schafft also erst Heidegger. Ja, nun wäre wichtig, einiges zu sagen, das mache ich aber nicht, also zum Aufgreifen von Heidegger durch Sartre. Aber da das jetzt quasi hier schon auch in der nächsten Veranstaltung geschieht und dazu auch also in meinem Beitrag in dem Buch also einiges finden ist, gerne weglassen. Und stattdessen gleich übergehen zur Behandlung des Todes in einer viel positiver Heidegger anstehenden philosophischen Richtung. Vielleicht einleitend zum Teil sei noch gesagt, dass Heidegger in einer nach seinen Zeit, also schon nach 1945, 50er Jahren erschienenen Schrift, also der Humanismusbrief, da wendet er sich ganz entschieden gegen die Interpretation seiner Lehre durch Jean-Paul Sartre. In den 30er Jahren, angeregt durch seine Enttäuschung über den ihm wohl doch zu uneigentlichen real existierenden Nationalsozialismus, vollzog Heidegger nämlich eine Wendung, nämlich bezeichnet er als seine Kehre. Und in dieser Kehre wendet er sich von der Konzeption eines heroisch dem Tod ins Angesicht schauenden und sich auf seine Angst, die keine Furcht kennt, ausrichtenden Daseins hin zu einer Philosophie, die ausschließlich das Sein thematisiert und nicht mehr dessen Ausformung im Mensch Dasein. Also statt Sein zum Tode lautet nun im Brief über den Humanismus das Hauptschlagwort, dass der Mensch der Hirte des Seins sei. Das Sein, die Ganzheit der Welt, deren ungeschiedener Teil der Mensch sein soll, kann nach dieser Konzeption nicht erkannt werden, denn Erkenntnis setzt bereits das voraus, was Heidegger eben vollkommen ablehnt, nämlich Erkenntnis. Also diese Erkenntnis setzt Vermittlung und kritisches Durchdringen des Gegenstandes voraus und genau das will er nicht haben. Explizit gegen Sartre formuliert, findet sich dann im Humanismusbrief eine Formulierung wie diese: Sein lichtet sich dem Menschen im ekstatischen Entwurf, doch dieser Entwurf schafft nicht das Sein. Das Werfende im Entwerfen ist nicht der Mensch, stellt er Sartre. Das war eben halt, ich denke, das stimmt, der Mensch im Mittelpunkt steht, das will aber Heidegger ausdrücklich nicht. Das Werfende im Entwerfen ist gerade nicht der Mensch, sondern das Sein selbst, das den Menschen in die Existenz des Daseins als sein Wesen schickt. Dieses Geschick ereignet sich als Lichtung des Seins, als welches ist. Mit dem Tod hat er sich nicht wieder direkt auseinandergesetzt. Er taucht also, soweit mir das bekannt ist, auch nur in dem frühen Hauptwerk auf, also in Sein und Zeit. Allerdings wird jetzt eben in diesem Humanismusbrief das Sein unmittelbar als ein Zitat Nichten begriffen, womit der Gedanke des Seinstode implizit wieder aufgegriffen wird. Zitat, das Sein nichtet als das Sein. Das Nichtende im Sein ist das Wesen dessen, was es Nichts nennt. Darum, weil es das Sein denkt, denkt das Denken das Nichts. Mit diesen Sätzen will er sich gegen die Überheblichkeit des Menschen aussprechen. Also der Mensch soll eben nicht sich dem Sein gegenüber erheben. Er soll die klassischen bürgerlichen Allmachtsfantasien sein lassen und skizziert gerade den Nazifaschismus als ein Ergebnis dieser Seinsvergessenheit. Da habe sich also der Mensch mal wieder zu sehr über das Sein erhoben. Also er kritisiert die nazifaschistische Gesellschaft als eine, die letztlich immer noch seinsvergessen war. In diesem Sinne formuliert Tom Rockmore in seiner Schrift Heidegger und die französische Philosophie, ist das, dass gerade die Philosophie des späten Heideggers die Theorie des Seins tatsächlich auf dem Tod des Menschen begründet. Das ist insofern falsch, weil das durchaus schon die frühe Schrift, nämlich Sein und Zeit, tut. Das ist insofern aber durchaus auch richtig, da hier diese These, also in späteren Schrift, im Humanismusbrief, nochmal, also ohne dass ausdrücklich vom Tod die Rede ist, nochmal ausdrücklich zugespitzt wird. Und an diese Konzeption des späten Heidegger knüpft nun die poststrukturalistische Philosophie an, was ich darstellen möchte an zwei Vertretern, nämlich an Michel Foucault und an Judith Butler. Bei Foucault ist nun die Macht alles. Diese Macht ist ausdrücklich keine Herrschaft, sondern Macht lässt sich hier charakterisieren als der immerwährende Krieg aller gegen alle. Eine sogenannte Biomacht würde die Menschen durchherrschen und die Sexualität als ein sogenanntes Dispositiv reguliere die Körper und verbinde sie zu einer Gesamtheit der Bevölkerung. Die Macht, also das, was bei Foucault im Begriff der Macht auftritt, lässt sich charakterisieren als das, was Martin Heidegger Sein nennt. Hier aber eben nicht mehr, wie das bei Sartre ist, in irgendeiner Form kritischer Wendung. Also bei Sartre tritt ja unter dem Begriff der menschlichen Realität der heideggerische Begriff des Daseins auf, aber eben in kritischer Wendung und mit dem Ziel, daraus letztlich doch was völlig anderes zu machen. Das lässt sich dann aber bei den poststrukturalistischen Ansätzen überhaupt nicht mehr sagen, sondern in Form der Macht wird sich rein affirmativ auf die Philosophie Heideggers bezogen. An dieser Stelle ist der Ort, über die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verhandeln, deren notwendig falscher Ausdruck diese an Heidegger angelehnte poststrukturalistische Ideologie ist. Wiederum Stefan Breuer führt aus, dass unter den Bedingungen reeller Subsumption der Arbeit unter das Kapital die Muskeln und Nerven der Individuen zu Momenten der kapitalistischen Maschinerie verkommen und dabei die einzelnen Individuen in den Worten von Herbert Marcuse zu Abnormitäten verkrüppelt werden. Es kommt im Zusammenhang mit der Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, also der Zunahme des Kapitalfix, also dessen Verwertungsprozess vollständig eingeht, sondern eben die Maschine nach und nach. Also kommt es also mit Adorno auch zu einer Veränderung der organischen Zusammensetzung des Menschen, Minima Moralia Passage. Der Anteil an den Individuen, der aus ihnen bloße Produktionsmittel macht, steigert sich zugunsten des Anteils, der sie als lebendige Zwecke auszeichnet. Und damit erfolgt dann sukzessive die unmittelbare Identifikation der Einzelnen mit der Gesellschaft. Und daher erscheint dann, etwa in der Philosophie Foucaults, der gesellschaftliche Zusammenhang überhaupt nicht mehr als solcher, sondern eben nur noch diffus unter einem Begriff wie Macht oder eben bei Heidegger als Sein. Und die Individuen treten also gar nicht mehr als solche auf. Sie erscheinen nicht einmal mehr als Individuen, sondern sie erscheinen nur noch als Teile einer diffusen Macht oder eines Seins. Also Gesellschaft und Individuum tritt dann begrifflich in derartigen Theorien überhaupt nicht mehr auf und kann demzufolge auch nicht angegeben werden, warum das Objekt, die Gesellschaft und das Individuum sukzessive gestört werden. Also Foucault spiegelt diese Auflösung des Individuums ab, ohne es überhaupt noch auf kritische Begriffe bringen. Nach Wolfgang Port in seiner Theorie des Gebrauchswerts kommt es also am Ende oder späten Ende des 19. Jahrhunderts dazu, dass sich das Kapitalverhältnis zusehends als ein reelles Gemeinwesen konstituiert, womit es seine spezifische historische Bestimmung verliert. Nämlich sein Zweck ist dann nicht mehr das Niederreißen aller Schranken der Produktion, die also noch den kapitalistischen Liberalismus auszeichnete, sondern es geht eben nunmehr um das nackte Überleben eines einmal etablierten Systems. Die Ablösung des Wertes durch das Gesetz des Stärkeren hat nach Port einen historisch ziemlich genau bestimmbaren Punkt in der Geschichte. Nämlich von ca. 1871 an wird in Europa der individuelle Kapitalist als fortgeschrittenste, als historisch adäquate, als tonangebende und damit prägende Figur zunächst allmählich und dann immer schneller durch Aktiengesellschaften ersetzt. In genau dem Maße, wie das Kapital alles von ihm Verschiedene verschlungen hat und absolut geworden ist, bricht seine Einheit als sachlich vermitteltes, als ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis auch auseinander und erzeugt die Willkürherrschaft irgendwelcher Machthaber, also bei Adorno dann Rackets, und in die Übermacht von Sachen. Es kommt zur Willkürherrschaft als reelles Gemeinwesen und das Kapital etabliert sich also zum Ding an sich letztlich, zum Kapital fix. Nach der Verwandlung dieses Kapitals in das Kapital fix hat also das Herrschaftsverhältnis der Menschen untereinander nichts mehr mit der Ökonomie im engeren Sinne als einem Verhältnis der Menschen zueinander und zur Natur zu tun. Es existiert, so Port, eigentlich überhaupt kein Verhältnis der Menschen untereinander und zur Natur mehr, welches Gebrauchswerte setzt würde. In diesem Kontext kommt es dann nicht nur zu einer Schwächung der bereits schon unter liberalen Bedingungen zwanghaften Einheit, sodass die Individuen immer weniger ihr Ich von den anderen Anteilen, also von über und es, zu unterscheiden wissen. Die einzelnen Triebanteile werden zersplittert, sodass es schließlich keine Instanz mehr gibt, die das Ich noch zusammenhalten würde oder von der gar noch Widerstand ausgehen könnte. Laut Freud, einst asozialen, also ungesellschaftlichen Triebe werden zersplittert und nunmehr von der Gesellschaft mobilisiert und sozialisiert. Die Einzelnen werden, wie Benjamin das nennt, unterm Frosthauch der wahren Gesellschaft aggressiv an die Warenform gekettet und übrig bleibt am Ende ein Bündel von Reflexen, die nur noch als Funktion, als Arbeitskraftbehälter taugen. Nach Marcuse, die Konterrevolution wird so in der Triebstruktur verankert. Die Individuen sind unter diesen Bedingungen als Ganzes ein Produkt des Kapitalverhältnisses, als besondere und persönliche eigentlich nur noch Schmieröl für die repressive Gesellschaft und es gibt eben kein Konkretes mehr, auf das noch gegriffen werden könnte. Alles, was konkret erscheint, verkommt seiner Pseudokonkretion. In diesem Sinne ist interessant, auf modernere Reflexionen über den Tod zu rekurrieren. Häufig wird nämlich der Tod gerade als Einspruch gegen diese spätkapitalistische verwaltete Gesellschaft gesehen. Also etwa Marcuse will in seiner Schrift Triebstruktur und Gesellschaft den Todestrieb emanzipatorisch umdeuten. Oder bei Ivan Illich findet sich die Formulierung, dass also der Tod gerade eine Rebellion darstelle, etwa gegen eine angeblich entfremdete Apparatemedizin, die den Menschen das Sterben verböte. Oder bei jüngeren Vertretern, etwa dem Heideggerianer Byung-Chul Han, gilt der Tod als Einspruch gegen den Identitäts- und Allmachtwahn des modernen Subjekts. Demgegenüber wird in der von mir bereits skizzierten Schrift von Wolfgang Port die Starre der Gesellschaft durch die Herrschaft des Todes und der völlig integrierten Kapitalherrschaft dargestellt. Laut Port sind die gerade der Umstand, dass die modernen Menschen unter die Herrschaft des Todes geraten. Und gerade auch deshalb würden sie, wie er ausführt, schon zu Lebzeiten gar nichts mehr sagen. Sie stellen sich tot, weil sie als Lebendige nur noch die Vernichtung zu erwarten haben. Daher, so Port, die Sterilität und die leichenhafte Starre des Lebens. Er verzichtet auf jegliche spontane Lebendigkeit, die ungeheuerliche Demut, mit der man das stumpfsinnige Dahinvegetieren lustlos erträgt, kann nur als antizipierter Gehorsam vor der allgegenwärtigen Übermacht des Todes begriffen werden. Eigentlich, so zeigt bereits, so mein Breuer, zeigt bereits die marxische Wertformanalyse, dass es eine weitreichende, also das die von mir skizzierte, weitreichende und durchaus repressive Vermittlung, dass diese der kapitalistischen Gesellschaft per se zu eigen ist. Schließlich macht ja die Ware A die andere Ware, die Ware B, und zwar deren Naturalgestalt zum Ausdruck ihres gesellschaftlichen Charakters. Es geht dabei im Kern immer um die Rettung dieses Anderen, also um diese Naturalgestalt. Alle Probleme, die hier verhandelt werden, sind letztlich ein Auswälzen dieses Problems, das sich Marx im Kapitel über Ware und Geld stellt. Bei Marx war diese Problematik allerdings noch auf die damals, also zu seinen Zeiten, noch autonome Zirkulationssphäre beschränkt. während sie zwischenzeitlich mit Übergang zum Spätkapitalismus die gesamte Gesellschaft und die Menschen von innen ergriffen hat. Und daher eben die Schwierigkeit der hier verhandelten Problemstellung, dass es also das Konkrete, worauf auf das zugegriffen werden soll, nicht mehr gibt. Von Marx konnte also diese Problematik noch als scheinkenntlich gemacht werden und es war an diesem Punkt noch legitim, gegen die kapitalistische Verwertung den Gebrauchswert zu mobilisieren und die mangelnde Befriedigung menschlicher Bedürfnisse anzuprangern. Also es war noch möglich, diese Darstellung des Werts als einen Schein kenntlich zu machen. Und die Kulturkritik revoltiert interessanterweise eben genau gegen die Metaphysik, also dagegen, ein Wesen von einem Schein zu unterscheiden. Und das drückt letztlich die Wahrheit aus, denn will man das Konkrete ergreifen, ohne das Abstrakte, also da ja die Abstraktion das ist, wogegen man sich richtet, bekommt man ein schlecht abstraktes Sein letztendlich in die Hand, das gleichzeitig schon ein Nichts ist und nicht in der Lage ist zu vermitteln. Also jegliche Vermittlung wird abgelehnt. Und das ist eben Ausdruck genau der spätkapitalistischen Verhältnisse, die dazu führen, dass die Gesellschaft im einzelnen Individuum sitzt und nicht mehr bloß, wie das bei Marx noch skizziert wird, in der Zirkulationssphäre, sondern eben im Zusammenhang mit der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital die Menschen als solche ergriffen hat. Die Konzeption, also das Konkrete zu mobilisieren und den Gebrauchswert zu mobilisieren als das nicht identische der kapitalistischen Gesellschaft, ist also, so wiederum Breuer, letztlich eine Konstellation vergangener Zeiten. Ist das Individuum einmal spätkapitalistisch in die Gesellschaft aufgelöst, hat sich's genau damit gegessen. Einer Sehnsucht nach der Aufhebung des individuierenden Prinzips, diese Sehnsucht ist damit nicht mehr, wie Marcuse meint, eine große Weigerung, sondern sie zerstört noch die letzten Möglichkeiten von Kritik. Denn, fragt Port, wer sollte wovon noch befreit werden? Freien können sich schließlich nur Menschen, die nicht das sind, als was sie vom Kapital gesetzt. Wo dem Kapital aber die Arbeit nicht mehr als Fremde gegenübersteht, sondern die Arbeiter mit Haut und Haaren ein Teil des Kapitals geworden sind, also sie im Produktionsprozess aufgegangen sind, dort tritt der Mensch, das Kapital tritt dort nur noch in Beziehung zu sich selbst, wobei es sich aus einem gesellschaftlichen Verhältnis in einen Gegenstand verwandelt. Im kapitalistischen Produktionsprozess ist das Kapital als widersprüchliches, als sachlich vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen letztlich verschwunden. Es ist also wirklich das geworden, als was es vor dem nur erschien, nämlich zu einem Ding ans Start. Und genau dieser Sachverhalt drückt sich aus in der Machtphilosophie Foucaults, die dem Menschen, weil sie eben die Vermittlung streicht, weil sie ihn in Strukturen auflöst, genau damit wird den Menschen die Fähigkeit zur theoretischen Reflexion geraubt und das ist letztlich nichts anderes als ein Denken gegen das Denken. Die das Subjekt zermalmende Logik zerfällt, wird dabei als eine anthropologische Konstante gehandelt. Und damit stellt Foucault genau auf die Seite jenes Prozesses, der das Individuum zermürbt. Angeblich stünden im Zentrum von Foucaults Denken immer die an den Rand gedrängten, die Ausgegrenzten, die Infamen, die über die sich die Gesellschaft hinweg bewegt und die einfach dem Vergessen heimfallen sind. Also es geht ja häufig beispielsweise um Kriminelle oder um Psychkranke und viele Menschen, die so positiv auf Foucault beziehen, rechnen das halt hoch an, dass er sich seit dieser an den Rand gedrängt stellt hätte. Oft wird hier eine Parallele zu Walter Benjamin oder zur kritischen Theorie vermutet. Ob das so hinhaut, könnte also ein Weg dazu klären, könnte gut eine Reflexion auf die Nietzsche-Interpretation bei Foucault einerseits und in der kritischen Theorie andererseits gelten. So findet sich in der negativen Dialektik in einem Kapitel, was klassischerweise eher Adorno als Horkheimer zugeschrieben wird, die Formulierung, dass Nietzsche wie wenige andere die Dialektik der Aufklärung erkannt habe und dass die Genealogie der Moral das unmittelbare Vorbild der Kritik sei. Dort heißt es nämlich an zentraler Stelle, ich zitiere Nietzsche, die Genealogie der Moral, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, all die Vorrechte und Prunkstücke des Menschen, wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht, aber wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde dieser sogenannten guten Dinge. Ja, und auch der Foucault, also zumindest der Foucault in seiner mittleren Phase quasi, also der vom Willen zum Wissen oder von Überwachen und Strafen, würde sich ohne zu zögern affirmativ auf diese Stellen stützen. Für Foucault spricht aus diesem Blut und Grausen, das auf dem Grunde aller guten Dinge läge, allerdings eine schlichte Ablehnung der Vernunft, nein, nicht der Vernunft, sondern, also wie er immer wieder schreibt, also der westlichen Vernunft, der Vernunft in ihrer westlichen Variante, also gerade, den Satz nochmal beginnen, Entschuldigung, also Foucault spricht aus diesem Blut und Grausen eine Ablehnung der westlichen Vernunft. Unter Bezug auf Nietzsche wendet er sich gegen das Allgemeine, das hier als Ursache eben aller Gewalt und Unterordnung des Besonderen erachtet wird. Er strebt letztlich so nach einer anderen Vernunft als dieser westlichen Vernunft, nach einer, die übergeordnete. Also der westlichen Vernunft wird unterstellt, sagen nur einen Teilbereich fassen, aber man muss eben auf eine umfassendere Vernunft greifen. Bei Adorno sieht das ganz anders aus. Das Grausen auf dem Boden der guten Dinge steht bei ihm dafür, dass die Vernunft in die Barbarei zurückschlug, die er schon von Anbeginn inhärent war. Aber er beharrt auf dem, was durch die Herrschaft der Vernunft eben auch als Glück versprochen wurde. Und Adorno rekurriert auf Nietzsche insofern, als dieser gerade den Schein der Vernunft, also dass es dabei auch um Glück geht, nicht beiseite schieben wollte. Ganz im Gegensatz zu den Nietzsche-Adepten Heidegger und Foucault. Nietzsche erweist sich also als alles andere, denn als ein bloßer Antimetaphysiker, als der er sich selbst wohl auch oft verstanden hat und als der er bereitwillig vom heideggerischen Nietzscheanismus verstanden wurde. Gerade an der Stellung zu Nietzsche lässt sich also die konträre Stellung der kritischen Theorie zu Vernunft und Metaphysik einerseits und eben von Foucault studieren. Foucault zielte durchaus nicht, und ja, das hatte ich schon gesagt, das spielt für ihn eine große Rolle, er zielt nicht grundsätzlich auf eine Verabschiedung der Vernunft, sondern er unterschied eben zwischen einer umfassenden und einer verkürzten Vernunft. Und dabei ist aber anzumerken, dass er gerade eben die Drehung zum Subjekt, also der zentrale Punkt der Aufklärung, dass er dieses als eine Verdunklung attackierte und eben eine Konzeption einer umfassenden Vernunft durch Bezug gerade auf mythologische Formen von Erkenntnis gelangen wollte. Man müsse eben die beschränkte westliche bürgerliche Vernunft durch einen umfassenderen Blick ergänzen, nämlich durch den aufs Ganze und durch den Blick auf die Struktur, die dem einseitigen westlich-modernen Verhältnis zum Opfer gefallen wäre. Und genau hier lauert das Sein zum Tode Heideggers, obwohl es nicht erwähnt wird. Hier kippt Foucault dann zum Todestheoretiker. Und Heidegger, und das denke ich ist tatsächlich, wenn man das mal so sagen will, tatsächlich die Leistung Heideggers, dass er aufgezeigt hat, wer das Ganze will, wer das Subjekt und Objekt, also wer etwas vor Subjekt und Objekt haben möchte, wer auf eine Struktur, auf ein Sein und auf ein Ganzes rekurriert, das Subjekt und Objekt vorgelagert ist, landet letztendlich eben beim Sein zum Tode. Also ja, das könnte man als, ja, wenn man das so will, als philosophische Leistungskurs herausgreifen. Also der Griff nach dem Ganzen beinhaltet zwangsläufig eben der Begriff, der Zugriff auf den Tod, weil das Ganze eben kein wahres Ganzes ist, sondern letztlich ein falsches, ein negatives Ganzes, welches ja nicht als positiv vorhanden und ontologisch streitbar ist, sondern welches sich prinzipiell nur durch die Vermittlungen hindurch zeigt. Und genau das will man eben bei Heidegger Foucault haben. Und daraus resultierte, also dass er eben das Ganze fassen wollte, was nicht zu fassen ist. Genau das trieb Heidegger in den Nazifaschismus und genau das treibt Foucault in die Kumpanei, entweder mit den islamistischen Ayatollahs im Iran oder später, nachdem die ihn enttäuscht hatten, hin zum Buddhismus, in dem es ja auch kein Individuum geben soll, sondern nur sich überlagernde Schwingungen. Ja, Interessant und wichtig noch, also bei Foucault ist ein eigentümliches Schlingern einerseits zwischen einer geforderten Auflösung des Subjekts und andererseits gerade der Rechtfertigung des Subjekts. Das ist also eine Wendung bei Foucault, die sich also zwischen erst und zweiten Band von Sexualität und Wahrheit abzeichnet, also in der Sorge um sich, der zweite Band, da wird das Subjekt dann auf einmal gerechtfertigt. Da wird es genau gerechtfertigt, dass man seine Triebe reflektiert und diese unterwirft. Und dieses eigentümliche Schlingern Foucaults erweist sich sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite als eine Kumpanei mit der repressiven Gesellschaft. Seine Revolte gegen die These von der Unterdrückung der Sexualität, die er also im Willen zum Wissen formuliert, war ein Hass auf das Abstrakte, welches doch gerade das versöhnende Moment sein könnte und niemals bloß in Repression aufgeht. Der Hass auf das Abstrakte lag bereits seiner vorherigen Verteidigung der Sexualität runter. Also in anfänglichen Schriften, beispielsweise Wahnsinn und Gesellschaft, setzt er noch positiv auf die Sexualität, auf Triebe, die Lüste, und er setzt da auch noch positiv auf ein unterdrücktes Objekt, das freien müsse, und er setzt da ja noch positiv auf den Wahnsinn, indem er also eine Kraft spürt, und da erscheint ihm aber eben dieser Wahnsinn und die Sexualität noch als etwas Konkretes, dessen man habhaft werden kann, und in der späteren Entwicklung erkennt er dann, dass diese Sexualität gar nicht Krete ist, sondern, wie er sagt, durch und durch von Macht durchzogen und Macht gesetzt ist, und da gibt er sie dann eben als Ansatz auf. Also sowohl in der dieser emphatischen Phase als auch in der kritisierenden Phase wendet er sich explizit gegen das Abstrakte, gegen Vermittlung. Ja, nun komme ich nach dem Aufweisen der heideggerischen Züge in der Philosophie Foucaults nunmehr Judith Butler. Butlers Bezug auf Heidegger ist darzustellen, erstens an ihrer Konzeption von der Konstruiertheit des Körpers, zweitens an der eng damit verbundenen Konzeption der Seele als Gefängnis des Körpers, von dem sie auch von Foucault aus Überwachen strafen, und drittens an ihrer Konzeption von einem sogenannten anderen Subjekt. Man unterstellt ihr ja auch oft, das habe auch ich noch so zum Selbst getan, also die würden das Subjekt abschaffen und durchstreichen wollen. Das stimmt so nicht. Also explizit heißt es, geht da, und das sagen gerade die Heidegger, Foucault und Butler wieder, wir wollen ja gar nicht das Subjekt abschaffen, sondern wir wollen ein anderes. Und damit auf sich komme ich dann. Was nun die Konstruiertheit des Körpers betrifft, lässt sich konstatieren, dass ganz im Gegensatz zu ihren Selbstkundungen Butler die Natur, die Gesellschaft in ein durchaus dichotomes Verhältnis zueinander stellt. Beide stehen sich in ihrem Ansatz schlecht abstrakt über. Aber, so Adorno, die Objektivität des geschichtlichen Lebens ist selbst die von Naturgeschichte. Und das sogenannte Naturgesetz ist doch nur eins der kapitalistischen Gesellschaft. Also die Natur ist gesellschaftlich, Gesellschaft stellt sich dar als naturhafter Ablauf. Und ja, ist im Hintergrund ist zu konstatieren, dass die klassisch-feministische Entgegensetzung von Sex und Gender, die von Butler durchaus zu Recht attackiert, aber dabei eben mit Identität aufgelöst wird. Nicht nur ist Sex immer schon Gender, sondern, und diesen naheliegenden Schluss unterlässt Butler, Gender ist eben immer auch schon Sex. Aber diesen Schluss kann sie nicht ziehen, weil sie eben keinen kritischen Begriff von Natur bzw. Sexualität auf der einen Seite und Gender bzw. Gesellschaft kennt, sondern sie reduziert Gesellschaft auf Sprechakte, Performanzen, Konventionen, und am Ende purzeln bei ihr, Suche nach Trakten, der Körper und die Lüste wieder als konkreter heraus, die man sich positen kann, obwohl sie doch, wo sie recht hat, wie recht durch und durch politisch. Butler unterliegt also dem Trugschluss, die Natur sei statisch und die Gesellschaft sei das Veränderliche. Und um die Vermittlung dieses falschen Gegensatzes dreht sich ihr ganzer Ansatz. Würde sie gleichzeitig die Natur als veränderlich und die Gesellschaft als statisch begreifen und diesen Gegensatz unter Verweis auf die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital und die Wandlung des Kapitals zum Kapital fix historisch herleiten, dann ließ sich damit freilich keine dekonstruktivistische Praxis betreiben, denn jeder Ausblick auf ein konkretes wäre damit gestellt, aber dafür wäre dies dann immerhin ein Ansatzpunkt für eine Materialistkritik des Geschlechterverhältnisses. Das durchaus regressive am Butlerschen Ansatz, und da wäre ich bei Punkt 2, drückt sich in ihrem Hass auf die Metaphysik aus. Und dies verbindet sie mit Foucault und mit Heidegger, und das stellt sie in Kontrast natürlich zu Adorno und, auch wenn sie es gern anders möchte, zu Nietzsche, nicht aber zum Nietzscheanismus. Und das zeigt deutlich in ihrem Werk Psyche der Macht. in dem sich formuliert findet, Seite 8 folgende, das Subjekt erweist sich als ein Produkt der Macht. Spreche sie von Gesellschaft, also wäre das Subjekt nicht ein Produkt der Macht, sondern ein Produkt der Gesellschaft, dann müsste sie die ganze Angelegenheit anders fassen. Also das Subjekt wäre dann nämlich kein Produkt der Gesellschaft, Produkt. Das Subjekt wäre, müsste dann als getrennt und verbunden mit der Gesellschaft begriffen werden. Denn es gibt kein Subjekt ohne Gesellschaft einerseits und das Subjekt ist die Instanz der Gesellschaft im Einzelnen. Und der Einzelne steht eben im Gegensatz zur Gesellschaft, auch wenn die Gesellschaft in ihm ist. Aber es ließe sich dann eben nicht mehr schlecht abstrakt von einem Gegensatz von Gesellschaft-Objekt sprechen. Dann könnte, also wenn man von Gesellschaft spreche und von Herrschaft, ein Herrschaftsverhältnis, nicht mehr von Macht, dann könnte herausgearbeitet werden, warum das Subjekt als ein zunächst, zumindest der Möglichkeit nach, autonomes, dann schließlich im Spätkapitalismus tatsächlich mit der Gesellschaft verschmilzt und durch politisch wird. Aber dass das Subjekt schließlich dann wirklich durch und durch Gesellschaft, also durch und durch politisch wird, das würde dann keinen Ausblick mehr auf irgendein wie auch immer geartet Konkretes eröffnen, sondern es würde gerade die völlige Unterwerfung des Einzelnen durch die spätkapitalistische Gesellschaft zum Ausdringen. Selbiges trifft auf die Psyche zu, die für sie eben eine reine Machtinstanz im Körper ist. Sie schreibt, die Psyche sei die Voraussetzung der Disziplinierung des Körpers, die also laut Foucault in den diversen Disziplinartechniken in den Körper hineingefoltert wurde. Und auch dazu, also diese reine, diese Psyche als Voraussetzung der Disziplinierung des Körpers, als diese bestimmt wird, dazu ist sie eben erst geworden. Aber damit löste sie sich als das, als was sie Freud bestimmt, auch schon wieder auf. Nicht die Psyche als Ausdruck einer auf den Individuen lastenden Metaphysik, die deren Körper in Gefangenschaft hält, sondern die Gewalt der Metaphysik löst sich auf und dies geht einher mit sich zuspitzender Gewalt. Butlers Befreiung von der Metaphysik löst sich auf und dies geht einher mit sich zuspitzender Gewalt. Und diese Befreiung von der Metaphysik beschreibt also einen realen gesellschaftlichen Prozess, der immer heftiger auf die Einzelnen greift. Was einst noch eine Vermittlung zwischen der Gesellschaft und den Individuen stiftete, nämlich das Über-Ich als Gewissensinstanz, wird eingeebnet und Butler treibt diesen Prozess rohen Muts voran. Das Freudsche Über-Ich ist nun auch alles andere als, wie Judith Butler das denkt, ein normatives Ideal, nach dem der Körper geschult, geformt und gezüchtet wird. Und die Subjektivierung geht mitnichten einfach so, wie sie schreibt, auf Kosten des Körpers. Hier, also bei Butler, wird das völlig einseitige und durchaus undifferenzierte, um Sprache einmal zu dienen, ihres Ansatzes offenkundig. Butler verkennt, dass das Über-Ich viel mehr ist als ein normatives Ideal, nämlich individueller Ausdruck des sich hinter dem Rücken der Akteure in Ökonomie und Politik auseinanderliegenden Wertverhältnisses. Dass es himmelweit verschieden ist von Normen und von Konventionen und ganz und gar nicht performativ. Mitnichten läuft Butlers Ansatz darauf hinaus, das Subjekt und die Politik abzuschaffen. Wäre er dies, dann wäre sie nicht Poststrukturalistin, sondern Kommunistin. Ihr geht es vielmehr um etwas völlig anderes, nämlich um ein anderes Subjekt und um eine andere Politik. Und dazu sei, um dieses andere Subjekt und diese andere Politik zu erreichen, dazu sei nötig der Abschied von universellen Kategorien Subjektes. Klassisch westliches Subjekt bestimmt sie als kulturimperialistisch, eurozentrisch und männlich und fragt sich, ob Emanzipation etwas Universelles sei und kommt zu der Schlussfolgerung, dass sie das nicht sei und dass dieser Anspruch auf Emanzipation ein typisch westlicher sei, den man aufgeben müsse. Das Subjekt soll also als anderes Subjekt in einer anderen Politik von seinen universellen, mithin kulturimperialistischen, eurozentrischen und männlichen Qualitäten befreit werden. Und dann halten wir Butlers anderes Subjekt in den Händen. Und dann zeigt sich auch, dass die häufig an ihr geäußerte Kritik von der angeblichen Unwirksamkeit völlig falsch liegt. Denn genau das, diese Zerstörung des Subjekts, diese Auflösung des Subjekts, ereignet sich alltäglich in der spätkapitalistischen Gesellschaft. In einem Vortrag fragte sie, ob es so etwas wie die Position von Butler gäbe oder ob wir nicht lediglich durch eine Grammatik Subjekt, also durch die Sprache, dazu ermuntert werden, werden würden, dies so zu sehen. Also die Sprache sei es, die das Objekt. Aber diese Sprache ist, laut Marx in den Grundrissen, ebenso sehr das Produkt eines Gemeinwesens, wie sie in anderer Hinsicht selbst das Dasein des Gemeinwesens, das selbstredende Dasein desselben ist. Das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft ist also keineswegs so gestrickt, dass die Sprache eine bloße Funktion der Gesellschaft wäre. Butler löst andersrum die Gesellschaft in Sprache auf und will gerade über die linguistische Konstruktion des Objekts aufweisen, dass dieses veränderlich ist, derweil es die Sprache so stört wie der Rest des Gesellschaftenverhältnisses ohnehin. Es geht also, wenn Butler gegen das verkürzte und westliche Subjekt polemisiert, um eines, um ein sogenanntes anderes, um ein offenes, um ein weiches, kulturell eingebettetes Subjekt, um ein Subjekt, um ein anderes Subjekt, das mehr dem heideggerischen Dasein entspricht, also eins, was eben vor Subjekt und Objekt liegt. Also ein Subjekt, das mehr auf das Ganze und die Einbettung in kulturelle Zusammenhänge schaut, also auf die Strukturen, in die es eingeordnet ist. Also sie rekurriert auf ein Ganzes und ihr anderes Subjekt ist vor diesem Hintergrund letztlich genau das postfaschistische Todessubjekt, das, wenn es nicht gelingt, dieser Tendenz entgegenzutreten, der Menschheit die ewige Nacht scheren wird. Das ist Butler. Nun noch abschließend zum Tod als absolute Integration im barbarischen Kollektiv. Ich hatte also dargelegt, dass der Griff auf das Ganze letztlich unabtrennbar ist von dem, was eben Heidegger darstellt als Sein zum Tode. Also, dass man auf die Ganzheit und auf die Strukturen nicht rekurrieren kann, ohne genau das Ganze, das Sein eben als Eins zum Tode zu stimmen. Und dieser Tod wurde eben genau in der nationalsozialistischen Gesellschaft vollstreckt an der jüdischen Gegenrasse, so zeigt sie der NS-Cheftheoretiker Rosenberg. In der liberalkapitalistischen Gesellschaft wurden die Individuen zwar als Subjekte verglichen und dabei nichtsdestotrotz oder vielmehr auch gerade deswegen der Möglichkeit nach autonome Individuen. Und genau diese individuelle Seite, die also im liberalen Kapitalismus noch gegeben war, genau die war die nazifaschistische Gesellschaft bestrebt auszumerzen. Auf der Suche nach Halt, beim Griff nach dem Ganzen, braucht man eben den Tod, da es das Ganze in der kapitalistischen Gesellschaft nur als negativ gibt. Das ist trotzdem auch in der nazifaschistischen kapitalistischen Gesellschaft immer noch ein abweichendes, ein individuelles, ein nicht identisches an den Individuen und an der Gesellschaft gibt. Genau das wurde in dieser Gesellschaft auf die sogenannte Gegenrasse gerichtet und an dieser stellvertretend ermordet. Auschwitz erweist sich also als ein Feldzug gegen das fortbestehende Nicht-Identische. Und daher sollen sich auch die Feinde Nazi-Deutschlands, wie Adorno in der negativen Dialektik schreibt, restlos in Rauch auflösen. Eben nichts soll vom Nicht-Identen übrig bleiben. Und so erklärt sich Adornos dunkel anmutender Satz von Auschwitz als der Bestätigung des Theorems von der reinen Identität als dem Tod. Dieser Gedanke, dass die reine Identität letztlich der Tod sei, wurde zuerst von Hegel gegen Fichte, den klassischen Philosophen der absoluten Identität, gerichtet. Fichte formulierte die Vision vom Menschen als einem völlig mit sich selbst identischen Wesen. Dem hielt Hegel entgegen, dass unter Absehung aller Natürlichkeit, er kritisierte, dass eben bei Fichte unter Absehung aller Veränderlichkeit des empirischen Individuums auf ein reines Ich fernab aller Erscheinung rekurriert wird. Und kritisierte dieses Unding, dass es einen Menschen, zumindest solange er lebt, niemals als ein völlig identisches und unveränderliches Wesen geben könne. Der einzelne Mensch sei vielmehr ein konkretes, sinnliches und veränderliches Wesen, das sich, also solange er lebt, niemals in völliger Identität mit sich selbst findet. Das Ganze ist eben bei Hegel in der Phänomenologie des Geistes das Wahre und spätestens in Auschwitz erwies es sich als das absolut Unwahre. Das absolut Identische, total der Herrschaft und Ausbeutung unterworfene Individuum, das Menschenwesen in reiner Identität mit sich selbst, das nichts ist als nur Deutsch, war dann aber eben das Leitbild der nazifaschistischen Gesellschaft. Die Einzelnen sollten sich völlig und ohne jeglichen Rest in der Volksgemeinschaft auflösen. Sie sollten also ein Ganzes sein und sich unter dem Banner dieser absoluten Identität zusammenschmieden und das Nicht-Identische dann Muster thematisch ausgemacht. Sie realisierten eben dieses an sich unmögliche Unterfangen, indem sie andere, ihre Gesellschaft Feinde und besonders die zur Gegenrasse erklärten, zum Ausdruck identisch. Der Massenmord stiftete also die absolute Identität der Deutschen mit sich selbst in der Volksgemeinschaft. Daraus ergab sich diese Gesellschaft als eine Gesellschaft Todes und an die Stelle der Juden als Gegenrasse tritt bei heutiger Adepten dann der Staat Israel, in dem der in ihrer antizionistischen Ideologie der Jude unter den Staaten ist, an dem letztlich die Widersprüchlichkeit und Brüchigkeit der bestehenden Gesellschaft, also das Identische,